Bitişen. Ja, guten Tag, ich bin Yahya Avci und ich bin der Diensthaber der Arzt auf dieser Station und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Ja, zuerst möchte ich ein paar Ihren persönlichen Daten fragen. Ja, okay. Wie heißen Sie? Gerne. Ich heiße Manfred Müller. Manfred Müller. Ja. Können Sie bitte Ihre Vorname buchstabieren? Ja, also Manfred wie Manfred. Ja, okay. Und wie alt sind Sie, Herr Müller? Ich bin 55 Jahre alt. 55. Und wann genau sind Sie geboren? Wann bin ich geboren? Ja, 15. September 1967. 55, ja. Ja, 57. ja, 67, ja. Ja, 1967. 67, ja, okay. Ja. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,76 Meter groß. Und wie viel wiegen Sie, Herr Müller? Ich bin 86 Kilo schwer. 86, okay. Und was fürchtest du uns? Was führt mich zu Ihnen? Also, ich habe seit ein paar Tagen so Bauchschmerzen und vor 2 Tagen hatte ich auch mal Fieber gehabt. Wo genau tut es weh? Herr Müller? Also so im Bauchbereich, ja, so Ja, um den Nabel herum. und Nabel. Und wann genau haben die Schmerzen begonnen? Also das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das sind vielleicht jetzt so 3 bis 5 Tage her. 3 bis 5 Tage. Und sind die Schmerzen langsam oder plötzlich aufgetreten? Die sind langsam da gewesen und Langsam. jetzt sind sie doch sehr stark. Ja, Sie meinen, im Laufe der Zeit sind die Schmerzen Ja, schlimmer also geworden. in den letzten Tagen haben die mehr zugenommen. Und sind die Schmerzen irgendwelche Region ausstrahlen? Also ich habe den Eindruck, manchmal tut es auch in der rechten Leiste so ein bisschen weh. Rechten Leisten. Ja, Sie meinen rechten unten, ja? Rechte Unter Leiste. unterm Bauch. Also dort, wo Mhm. eben das Ja, Hüftgelenk ist, so in dem Bereich, ja, so die ja. Leiste, da tut es weh. Und sind die Schmerzen irgendwelche Region gewandert? Oder Nein, nur das, überall, was ich ihm gesagt habe. Die ja. sind also so im Unterbauch. Und Mhm. manchmal habe ich den Eindruck, dass der Schmerz so bis in die Leiste da hochzieht. Ja, okay. Herr Müller, verstehe ich. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei 1 sehr leichte Schmerzen und 10 unerträgliche Schmerzen ist. Dann würde ich eher sagen, so 5. 5. Und wie können Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind sie dumpf, drückend oder stechend? Also das sind keine drückenden Schmerzen, aber es sind so dauerhafte, so mehr oder weniger wie brennen, so Brennende brennender Schmerzen. Schmerz. Ja. Und sind die Schmerzen immer da oder gehen sie wieder weg, Herr Müller? Also manchmal habe ich den Eindruck, wird ein bisschen weniger, aber die sind fast immer gleich. Ja. Und gibt es etwas, bestimmte Auslöser, Dass dich Schmerzen lindert oder verstärkt. Ich meine, nach dem Essen oder nach dem Fertigessen oder, ja, oder beim Stehen oder Liegen oder Hochlagern. Also mit dem Essen hat es nichts zu tun. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich Stuhlgang habe, wird es dann etwas weniger, oder wenn ich Wasser lassen muss, dann wird es auch etwas weniger. Ja, Sie meinen, beim Wasserlassen und Stuhlgang? Ja, die Schmerzen Ja, lindert. Ja, danach werden die naja, Schmerzen weniger. nach dem. Und wie ist Ihr Stuhlgang? Ja, Also der ist normal, das ist normal, weder ja. fest noch dünnflüssig. Also der ist normal, aber wie gesagt, warum auch immer, die Schmerzen werden etwas weniger, wenn ich auf Toilette gewesen bin. Und wann war Ihre letzte Stunde? Das war gestern Abend. Gestern. Haben Sie schon mal diese ähnliche Beschwerden erlebt? Nee, das habe ich bisher noch nie gehabt. Ja. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben Fieber. Haben Sie das gemessen? Ja, das war 39 Grad gewesen. 39 Grad. Und wie haben Sie das gemessen? Ja, in der Achselhöhle oder im Mund? Nee, im Ohr. Im Ohr. Ja, ich habe da so ein neues digitales Gerät und das muss ich nur ins Ohr hineinhalten, dann zeigt er mir an, wie hoch das ist. Und das hat 39 Grad angegeben. Und wann haben Sie das gemessen? Ja, gestern Abend. Gestern Abend. Und haben Sie Schüttelfrost oder Nachschweiß? Also in den letzten 2 Tagen habe ich den Eindruck, dass ich ein bisschen verschwitzt bin in der Nacht. Aber sonst habe ich keinen Schüttelfrost oder Nachtschweiß. Und gestern mit dem Fieber, da habe ich ein bisschen gezittert nach dem Fieber. Haben Sie Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Nee, damit habe ich keine Ja. Probleme. Ja. Und haben Sie in der letzten Zeit ja ungefähr 6 Monaten umgewählt, ab- oder zugenommen? Nee, eigentlich nicht. Also damit habe ich keine Probleme. Ja, sehr schön. Und ja, wie ist Ihr Appetit? Also mein Appetit ist ganz normal. Ich kann ganz Ganz normal normal. essen und trinken. Da habe ich keine Probleme mit. Ja, sehr schön. Und haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ich meine, ja, Blutzucker, Bluthochdruck. Nee, bisher nichts bekannt. Ja. Kein Diabetes, also kein Blutzucker. Und auch der Blutdruck war normal. Ich war vor 4 Wochen beim Hausarzt gewesen. Der hat alles kontrolliert und sagt, es ist alles Ja. okay. Ja, sehr schön, Herr Müller. Und wurden Sie schon einmal operiert? Nee, eine Operation habe ich bisher nie gehabt. Sehr schön. Und nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein, regelmäßig? Nee, keine. Ja. Und reagieren Sie allergisch irgendwelche Medikamente oder Lebensmittel? Oder haben Sie Unverträglichkeit? Ist mir nicht bekannt, ne. Ja. Und sind Sie vollständig geimpft gegen Coronavirus? Ja, mittlerweile schon die vierte Impfung gehabt. Ja, 14, sehr schön. Und waren Sie schon einmal im Ausland in der letzten Zeit? Ja, nee, in letzter Zeit nicht, vor 2 Jahren vor Ja, der ja. Pandemie, da war ich mal im Ausland gewesen. Ja, okay. Und rauchen Sie, Herr Müller? Nein, ich hoffe nicht. Ja, schön. Und trinken Sie Alkohol? Ganz selten. Ja, selten. Was trinken Sie, wenn Sie Also trinken? hin und wieder mal, wenn wir mal Weihnachten oder zu Geburtstagen vielleicht ein Gläschen Wein, aber mehr nicht. Und das ist eine Routinefrage, bitte. Ja, und ich muss das fragen. Nehmen Sie Drogen? Drogen? Nee, nee. Ja. Damit habe ich nichts davon. Und haben ja besuchen Sie regelmäßig Ihren Hausarzt? Ja, wie gesagt, ich war zuletzt jetzt vor 4 Wochen beim Hausarzt Ja, gewesen. und haben Sie Ihren altersversorgenden Untersuchung durchgeführt? Sie meinen Vorsorgeuntersuchungen? Ja, Vorsorgeuntersuchung. Ja, also auch eine Prostata-Untersuchung und vor einem Jahr hatte ich auch eine Magen- und Darmspiegelung gehabt. Ja, sehr schön. Und haben Sie kein Problem? Nee, keine Probleme. Ja, sehr schön. Und leben Ihren Eltern noch? Leben Ja, Eltern? die sind noch beide Ja. am Leben. Und sind Sie gesund? Ja, so was man im Alter hat. Mein Vater hat einen Altersdiabetes und die Mama hat so ein bisschen mit dem Blutdruck zu kämpfen. Ja, und haben Sie Geschwister, Herr Müller? Ich habe noch einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester. Ja, und sind Sie auch gesund? Die sind beide gesund, ja. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und ja, sind Sie Rentner oder Nein, arbeiten? nein, nein. Ah, ja, was machen Sie beruflich? Ich bin Elektroingenieur. Elektroingenieur. Und sind Sie verheiratet, Herr Müller? Ja, ich bin verheiratet seit ungefähr 20 Jahren. 20 Jahre. Und haben Sie Kinder? Ja, ich habe auch zwei Jungs und ein Mädchen. Und sind Sie gesund auch? Ja. Ja, denen fehlt nichts, Gott sei Dank, ja. Ja, okay. Und treiben Sie Sport, Herr Müller? Ich mache eigentlich regelmäßig Sport. Ich jogge zweimal die Woche. Ja, sehr schön. Das ist sehr wichtig für Ihr Alter und für Gesundheit. Und ja, Herr Müller, ich denke, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie noch Fragen? Nein, nicht. Ja. Und jetzt, ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen, danach bei Ihnen Blut abnehmen. Und ich würde gerne auch Ultraschall, Bauchultraschall veranlassen. Danach, ich werde mit meinem Oberarzt besprechen, wie wir weiter vorgehen. Danach komme ich wieder auf. Okay? Ja, alles klar. Ja, okay. Bis gleich. Haben Ja. Kollegen andere Fragen? Haben Sie Sodbrennen, Säuresaufstoßen? Nee, so brennen habe ich nicht. Sie haben gesagt, gestern im Stuhlgang gehen. Gehen Wind ab momentan. Nee, Winde, damit habe ich keine Probleme, nee. Haben Sie Übelkeit, Erbrechen? Ja. Nee, das habe ich auch nicht gehabt, nein. Okay. Als das Gespräch anfangen, können wir anfangen, ja, hier. Ja, okay. Herr Oberarzt, ich habe eine neue Patientin. Entschuldigung, haben Sie etwas dagegen eingenommen? Aber Sie Nee, haben bis gesagt, nicht. Keine. bisher habe ich nichts eingenommen, nein. Okay. Herr Oberarzt, ich habe eine neue Patientin aufgenommen und ich berichte über ihn. Darf ich? Sagen Sie doch einfach, ich würde Ihnen gerne einen neuen Patienten vorstellen. Ja, ich würde gerne einen neuen Patienten vorstellen. Darf ich? Ja. Ja, machen Sie den Ja. Plan. Ja. Okay, Manfred Müller ist 55-jähriger Patienten und 1,76 Meter groß und 86 Kilo schwer. Er stellte sich wegen seit 4, 5 Tagen auftretender progrediente im Laufe der Zeit verstärkte ja brennender dauernder Mittelbauchschmerzen vor. Des Weiteren berichtete er im Laufe der Zeit ja, die Schmerzen wurden im Laufe der Zeit in rechten unteren Bereich ausstrahlen und Schmerzintensität liegen 5 auf einer Schmerzskala von 1 bis 10. Er teilte mit, die Schmerzen nach dem Stuhlgang und Wasserlassen vermindert. Ja, verlindert. Dass die Schmerzen Dass die nach Schmerzen. Stuhlgang und Wasserlassen abnehmen würden. Ja, was die Schmerzen nach dem Stuhlgang und Wasserlassen abnehmen wo, ab, ab, Würden. wurden, ja, abnehmen wurden. Und er bemerkte, seit 2 Tagen fühle fiebrig und Nicht er fühle fiebrig, sondern so wie er berichtet, hat er gestern aufgefiebert mit Temperaturen bis 39 Grad. er habe Fieber, oder? Er habe Fieber, Ja. 39 Grad im Ohr und gestern Abend gemessen habe. Er gab an, er habe diese Beschwerden zum ersten Mal gehabt. Die Fragen nach ja die Fragen nach Sodbrennen, Neusa, Emesis wurden verneint und die vegetative Anamnese sei bis auf Fieber Nachschweiß und Zittern unauffällig und vorher Nachtschweiß? Was heißt denn Nachtschweiß? Jetzt in den letzten Tagen oder schon längere Zeit? in der letzten Zeit Ja, man kann dann nicht direkt von B-Symptomatik oder Nachtschweiß sprechen, ne? Er schwitzt in der Nacht ein bisschen mehr, aber Nachtschweiß ist ein ganz spezieller Begriff, der über längere Zeit anhält, wo die Leute wiederholt immer in der Nacht